Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas und zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni gab die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft die Juni-Ausgabe des Bulletins heraus. Darin waren die Beiträge zur Würdigung der Verdienste von Kim Jong-il, der sich für Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas und die Verwirklichung der Vereinigung des Landes einsetzte, zu lesen.